von der Höhe? Was kommt dort von der Höhe? Was kommt dort von der ledernen Höhe? Sa, sa, ledernen Höhe. Was kommt dort von der Höhe? Es ist der Postillon, es ist der Postillon, es ist der liebe Postillon. Sa, sa, Postillon, es ist der Postillon. Was bringt der Postillon? Was bringt der Postillon? Was bringt der lederne Postillon? Sa, sa, Postillon, was bringt der Postillon? Er bringt den Fuchsen mit, er bringt den Fuchsen mit, er bringt den lederen Fuchsen mit. Sa, sa, Fuchsen mit, er bringt den Fuchsen mit.